Feindseligkeit ist mein Ewigkeit. R.I.P. zu eurer Scheinheiligkeit. Eure Einfeindlichkeit, ihr solltet besser alle sterben, damit wie bei Mailand da nur einer übrig bleibt. Feindseligkeit ist mein Ewigkeit. R.I.P. zu eurer Scheinheiligkeit. Eure Einfeindlichkeit, ihr solltet besser alle sterben, damit wie bei Mailand da nur einer übrig bleibt. Seit Wochen das Gefühl, dass ich immer weiter staub wie vor.